Der dritte Elektritter blieb ungesehen, als er in die Schlacht zog. Der Großabstraktor, der Kronphysikus, trug ihn am Morgen in der hohlen Hand vor die Stadt hinaus, öffnete die Hand und pustete. Da entflog der Krieger, nur von unruhiger Luftknäuelung umgeben, lautlos und in der Sonne schattenlos, so als wäre er gar nicht da, als gäbe es ihn gar nicht. In Wahrheit gab es ihn noch weniger als gar nicht, denn er entstammte nicht der Welt, sondern der Antiwelt und war nicht Materie, sondern Antimaterie oder eigentlich nicht einmal dies, nein, deren bloße Möglichkeit in solchen Raumesritzen verhehlt, dass ihn die Atome umgingen wie Eisberge die welken Halme umgehen, die auf den Meereswellen schaukeln. So lief er vom Wind getragen und begegnete endlich dem glänzenden Plumpbleib des Ungeheuers. Das schritt einher wie eine lange Kette eiserner Berge, und Wolkenschaum floss ihm den Kamm hinab. Der Krieger hieb dem Scheusal in die gestählte Flanke und riss darin eine Sonne auf. Die schwärzte sich augenblicklich und schlug ihn nicht sein um, das aus Gestein und Gewölk und Flüssigstahl und aus den Lüften heulte. Er aber durchbohrte das Ungeheuer und machte kehrt. Das Ungeheuer ringelte sich zuckend zusammen und spie Weißglut, doch im Nu wurde sie zu Asche und eitel Leerheit. Das Ungeheuer deckte sich mit dem Spiegel der Materie, doch auch den Spiegel durchschlug Antimat der Elektriter. Das Ungeheuer riss sich empor und zapfte sich den Bergschädel an, so daß die härteste Strahlung daraus hervorplatzte, doch auch sie wurde weich und zunichte. Da wankte der Koloss und entfloh. Felsenberge stürzend, umwölkt von Steinstaub und umdröhnt von Berglawinen und den unrühmlichen Pfad markierten Pfützen geschmolzener Metalle, Schlacken und vulkanischer Tuff. So rannte das Ungeheuer, aber nicht allein, denn Antimat fiel ihm in die Flanken, zerstückelte und zerfetzte und zerschlug es, und zuletzt erbebte die Luft und in den letzten Trümmern wand sich das Ungeheuer nach allen Horizonten zugleich und seine Spuren verwehte der Wind. Und es war nicht mehr auf der Welt. Große Freude überkam die Silbrigen. Doch zu eben dieser Stunde ging ein Zittern durch die Friedhofshalle von Bismalia, in den Cadmiumwracks und Tantalwracks, in den rostzerfressenen Blechen, wo bislang nur der Wind die verschleppten Schrotthaufen durchröchelt hatte. Dort regte sich, wie im Ameisenhaufen, ganz feine, unablässige Bewegung. Das Metall überzog sich außen mit bläulicher Glutenhaut, die Metallgerippe sprühten Funken, weichten sich auf, erstrahlten von innerer Hitze, verbanden und koppelten und verschweißten sich, und aus dem Wirbelgewirr knirschender Klumpen schlüpfte ein neues Ungeheuer und erhob sich und glich dem vorigen zum Verwechseln. Der Sturmwind, der nicht sein mittrug, traf auf das Ungeheuer und ein neuer Kampf entbrannte. Doch schon entstanden weitere Ungeheuer und wälzten sich aus dem Schrottfriedhof. Schwarze Sorge packte die Silbrigen, denn sie sahen schon, wie unbesieglich die Gefahr ihnen drohte. Da las ihn Histon die geritzte Inschrift des Zepters und zitterte und begriff. Und er zerschlug das silberne Zepter. Da fiel ein nadelfeines Kristallchen heraus und begann Flammen in die Luft zu schreiben. Und dem entgeisterten König und seinem Kronrat verkündete die Flammenschrift, dass ein solches Ungeheuer nicht es selbst sei und nicht für sich selbst stehe, sondern für andere, die aus ungekannter Ferne seine Geburt und Erstarkung und seine verderbenschwangere Kraft lenkten. Der Kristall schrieb Glanz in die Luft und offenbarten den Versammelten ihre eigene Herkunft und die Herkunft aller Agenser. Ihre fernen Vorfahren waren vor Jahrtausenden von den Schöpfern des Ungeheuers hervorgebracht worden. Diese aber hatten keinerlei Ähnlichkeit mit denkenden, kristallenen, stählernen oder goldgewirkten Wesen, auch nicht mit alledem, was metallisch lebt. Nein, die Schöpfer des Ungeheuers waren dem salzigen Ozean entsprossen. Dann hatten sie Maschinen gebaut und in grausamer Knechtschaft gehalten und zum Hohn als eiserne Engel bezeichnet. Den Metallwesen fehlte die Kraft zum Aufstand gegen die Ozeanbrut. Sie entführten also gewaltige Raumsegler, entflohen aus dem Diensthause, stoben bis in die fernsten Sternenarchipele und gründeten mächtige Staaten. Und das Agenserreich war unter diesen Staaten wie ein Körnchen im Wüstensand. Aber die ehemaligen Beherrscher haben die Befreiten nicht vergessen, sondern bezeichnen sie als Meuterer und suchen sie im ganzen Kosmos und durchmessen ihn von der östlichen Galaxienwand bis zur westlichen und vom Nordpol bis zum Südpol. Und wo auch immer schuldlose Nachkommen des ersten eisernen Engels entdeckt werden, bei dunklen oder bei hellen Sonnen, auf Feuerplaneten oder auf Eisplaneten, überall gebrauchen die Verfolger ihre verderbte Macht, um für den einstigen Auszug Rache zu nehmen. So war es, so ist es und so wird es immer sein. Und für die Aufgefundenen gibt es angesichts dieser Rache keine andere Rettung, Nothilfe oder Flucht als die eine, die den Rachefeldzug eitel und vergeblich macht. Die durchs Nichtsein. Die Feuerschrift erlosch, und die Würdenträger blickten ihrem Herrscher in die Pupillen. Die waren wie tot. Lang schwieg er. Endlich mahnten die Räte: O Herrscher über Eterne und Erisphene, Herr auf Illida, Sinalost und Arkaptur, Vogt der Sonnen- und Mondschwärme, sprich zu uns! Nicht Worte tun uns Not, sondern die Tat, die letzte, erwiderte Iniston. Da erbebten die Räte, doch einstimmig entgegneten sie: Du sagst es. So geschehe es denn, sprach der König. Jetzt, da der Beschluss gefasst ist, will ich den Namen des Wesens aussprechen, das uns so weit gebracht hat. Als ich den Thron bestieg, hörte ich es nennen. Ist es der Mensch? Du sagst es, erwiderten die Ratsherren. Da wandte sich Iniston an den Großabstraktor. Walte deines Amtes. Er aber entgegnete: Ich höre und gehorche. Und dann sprach er das Wort aus, und durch die Luftfugen sanken seine Schwingungen bis in die Tiefbauten des Planeten. Da zerbarst der Jaspishimmel, und ehe noch die Fronten der stürzenden Türme auf dem Erdboden auftrafen, platzten die 77 Argenserstädte zu 77 weißen Kratern auf, und die silbrigen starben zwischen den zerspringenden Tafeln der Kontinente, die das Flammendickicht zermalmte. Und keinen Planeten beleuchtete nun die große Sonne, sondern einen Knäuel schwarzer Wolken. Und vom Nichts umstürmt und verweht, schmolz er langsam dahin. Härter als Stein war die Strahlung. Und der leere Raum, den sie hatte aufklaffen lassen, der lief dann zu einem einzigen zitternden Fünkchen zusammen. Und auch dieses schwand dahin. Die Stoßwellen erreichten nach 7 Tagen einen Ort, wo Raumsegler warteten, alle schwarz wie die Nacht. »Schon geschehen«, sagte der Erbauer der Ungeheuer beim Wachdienst zu seinem Kameraden. »Es gibt kein Reich der Silbrigen mehr. Wir können weiterziehen.« Und um jedes Schiffsheck erblühten Feuer im Dunkel, und die Rächer entflohen auf ihrem Rachepfad. Unendlich und unbegrenzt ist der Kosmos, doch ebenso grenzenlos ist ihr Hass. Demnach kann er auch uns erreichen, an jedem beliebigen Tag und zur erstbesten Stunde.